filosofie, for germanistik oder Diplomatie. Ich hab keine Ahnung von Kunst oder Kultur, aber gescheite Tippen, ja, die kenn ich grad nur. Ich weiß nicht, warum mein Auto in mein Gulli fällt. Ich weiß nicht, warum sie ein Vorsatz nur am Tag lang heut. Ich weiß nicht, warum ich niemals im Tag teut. Ich weiß nicht, warum mein Baum wird so alt. Aber eins weiß ich sicher, ich bin nicht so gescheit wie du. Diplomatie. Ich hab keine Ahnung von Kunst oder Kultur, aber gescheite Tippen, ja, die kenn ich grad nur. Gescheit Haferl spließen kaum, dass die umschaut. Gescheit Haferl sind wir die leise am Kopf. Für euch haben sie immer die passende Antwort, doch ich brauch sie so nicht.